Erster, ich muss reden, auch wenn es nicht gut ist. Ich will von besonderen Dingen erzählen, die der Herr mir gezeigt hat. Zweiter, ich kenne einen Mann, der zu Christus gehört. Vor 14 Jahren wurde er in den Himmel gebracht. Ich weiß nicht, ob er mit seinem Körper dort war oder ohne. Gott weiß es. Dritter, ich weiß, dass dieser Mann, mit Körper oder ohne, das weiß ich nicht, Gott weiß es, vierter ins Paradies gebracht wurde. Dort hörte er Dinge, die man nicht sagen kann. Kein Mensch darf diese Worte wiederholen. Fünfter, darüber will ich reden. Aber ich will nicht über mich selbst reden, nur über meine Schwächen. Sechster, wenn ich reden will, bin ich nicht dumm. Denn ich sage die Wahrheit. Aber ich will nicht, dass jemand mehr von mir denkt, als er sieht oder hört. Auch wegen der besonderen Dinge, die mir gezeigt wurden. Siebter, damit ich nicht zu stolz werde, habe ich ein Problem bekommen. Es ist wie ein Schmerz im Körper. Ein Engel von Satan schlägt mich, damit ich nicht zu stolz werde. Achter, deshalb habe ich den Herrn dreimal gebeten, dass er das Problem wegnimmt. Neunter, und er hat zu mir gesagt, meine Hilfe ist genug für dich. Denn meine Kraft wird in deiner Schwäche ganz stark. Zehnter, darum will ich lieber über meine Schwächen reden. Dann kann die Kraft von Christus bei mir sein. Ich bin froh über Schwächen, schlechte Behandlung, Probleme, Verfolgungen und Schwierigkeiten wegen Christus. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Elfter, ich bin wie ein Narr geworden. Ihr habt mich dazu gebracht. Ihr solltet mich eigentlich gut finden. Denn ich bin nicht schlechter als die wichtigsten Apostel, auch wenn ich nichts bin. Zwölfter, ihr habt doch gesehen, dass ich ein Apostel bin. Ich habe alles geduldig ertragen. Ich habe Zeichen, Wunder und starke Taten getan. Dreizehnter, was habe ich für euch schlechter gemacht als für andere Gemeinden? Ich war euch keine Last. Entschuldigt, dass ich das nicht getan habe. Vierzehnter, ich bin bereit, euch zum dritten Mal zu besuchen. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Ich will nicht euer Geld, sondern euch selbst. Nicht die Kinder sollen für die Eltern sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Fünfzehnter, ich will gerne alles geben, sogar mich selbst, für euch. Auch wenn ich euch sehr liebe, liebt ihr mich dann weniger? Sechzehnter, es stimmt, ich habe euch nicht beschwert. Aber ich war schlau und habe euch mit Tricks gefangen. Siebzehnter, habe ich euch durch jemanden ausgenutzt, den ich zu euch geschickt habe? Achtzehnter, ich habe Titus gebeten, zu euch zu gehen. Und ich habe einen anderen Bruder mit ihm geschickt. Hat Titus euch ausgenutzt? Wir haben doch beide dasselbe getan und gedacht. Neunzehnter, ihr denkt schon lange, dass wir uns vor euch verteidigen wollen? Wir reden vor Gott in Christus. Alles, was wir tun, ist für euch, damit ihr besser werdet. Zwanzigster, ich habe Angst, dass ich euch nicht so finde, wie ich es will, wenn ich komme. Und ihr findet mich nicht so, wie ihr es wollt. Vielleicht gibt es Streit, Eifersucht, Wut, Tricks, Lügen, Klatsch, Stolz und Unordnung. 21. Gott könnte mich beschämen, wenn ich wiederkomme. Ich muss vielleicht traurig sein, weil viele Menschen nicht bereut haben. Sie haben schmutzige Dinge, Unzucht und Feste gemacht.